Erster deshalb gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Zweiter denn das Gesetz des Geistes, der das Leben schenkt, hat dich in Christus Jesus von der Macht der Sünde und des Todes befreit. Dritter das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur zu schwach war, deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in einem menschlichen Körper. Vierter Gott tat dies, damit wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen können, indem wir uns vom Geist leiten lassen und nicht mehr unseren menschlichen Wünschen folgen. Fünfte Menschen, die nur an ihre eigenen Wünsche denken, konzentrieren sich auf menschliche Dinge, aber wer vom Geist geleitet wird, richtet sich nach Gottes Willen. Sechster, wenn man nur seinen menschlichen Trieben folgt, führt das zum Tod, während die Leitung durch den Geist Leben und Frieden bringt. Siebter, die menschliche Natur ist feindlich gegen Gott eingestellt, weil sie sich seinem Gesetz nicht unterordnen will und es aus eigener Kraft auch gar nicht kann. Achter, deshalb können Menschen, die nur nach ihren eigenen Wünschen leben, Gott niemals gefallen. Neunter, ihr lebt jedoch nicht mehr nach eurer alten Natur, sondern werdet vom Geist bestimmt, sofern der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Zehnter, wenn Christus in euch lebt, ist der Körper zwar wegen der Sünde sterblich, aber der Geist schenkt euch Leben, weil Gott euch gerecht gesprochen hat. Elfter, da der Geist Gottes Jesus von den Toten auferweckt hat, wird er durch denselben Geist auch eure sterblichen Körper lebendig machen. Zwölfter, deshalb haben wir nun die Verpflichtung, liebe Brüder und Schwestern, nicht mehr nach unseren alten menschlichen Wünschen zu leben. 13. Wenn ihr nach eurer alten Natur lebt, werdet ihr sterben, aber wenn ihr durch die Kraft des Geistes eure schlechten Gewohnheiten besiegt, werdet ihr leben. 14. Alle Menschen, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind wirklich Kinder Gottes. 15. Ihr habt keinen Geist empfangen, der euch wieder zu Sklaven macht und Angst verursacht, sondern ihr seid nun Gottes Kinder und dürft ihn Vater nennen. 16. Der Heilige Geist selbst bestätigt unserem eigenen Geist, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. 17. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben Gottes zusammen mit Christus, sofern wir bereit sind, mit ihm zu leiden, um später auch seine Herrlichkeit zu teilen. 18. Ich bin davon überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit unbedeutend sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns bald zeigen wird. 19. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Moment, an dem Gott zeigen wird, wer seine wahren Kinder sind. 20. Die Schöpfung wurde der Vergänglichkeit unterworfen, was nicht ihre eigene Entscheidung war, sondern durch den Willen Gottes geschah, der ihr jedoch Hoffnung gab. 21. Auch die Natur wird eines Tages von der Last des Todes befreit werden, damit sie die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes teilen kann. 22. Wir wissen nämlich, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag unter Schmerzen seufzt, so wie eine Frau bei einer Geburt. 23. Auch wir, die wir bereits den Geist als ersten Teil des Erbes erhalten haben, seufzen innerlich und warten darauf, dass Gott uns ganz als seine Kinder annimmt. 24. Wir sind zwar gerettet, aber wir warten noch voller Hoffnung auf die Erfüllung, denn eine Hoffnung, die man schon sieht, ist keine echte Hoffnung mehr. 25. Wenn wir jedoch auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir geduldig und standhaft darauf. 26. In gleicher Weise hilft uns der Geist in unserer Schwäche, weil wir oft nicht wissen, wie wir richtig beten sollen. 27. Gott, der unsere Herzen genau kennt, versteht die Absicht des Geistes, weil der Geist so für die Gläubigen eintritt, wie es Gottes Willen entspricht. 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, weil er sie nach seinem Plan berufen hat. 29. Gott hat sie schon im Voraus ausgewählt, damit sie seinem Sohn ähnlich werden und Jesus der Erste unter vielen Geschwistern ist. 30. Die Menschen, die Gott ausgewählt hat, hat er auch berufen, gerecht gesprochen und ihnen schließlich an seiner Herrlichkeit Anteil gegeben. 31. Was können wir dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann erfolgreich gegen uns sein? 32. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn für uns alle geopfert, deshalb wird er uns zusammen mit ihm sicher auch alles andere schenken. 33. Wer sollte es wagen, die Menschen anzuklagen, die Gott erwählt hat, wenn Gott selbst sie doch für gerecht erklärt hat? 34. Wer will sie verurteilen? Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden, und er sitzt nun an Gottes rechter Seite, um für uns einzutreten. 35. Was kann uns von der Liebe Christi trennen? kann es Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder sogar der Tod durch das Schwert tun. 36. In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir ständig in Lebensgefahr und werden wie Schafe behandelt, die man zum Schlachten führt. 37. Aber trotz all dieser Schwierigkeiten gewinnen wir einen überwältigenden Sieg durch die Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. 38. Denn ich bin ganz sicher, dass weder der Tod noch das Leben, weder Engel noch andere Mächte uns jemals von Gott trennen können. 39. Weder hohe Berge noch tiefe Abgründe oder sonst irgendetwas in der ganzen Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die wir in Jesus Christus erfahren.